Ist Bitcoin-Mining eine Zeit- und Ressourcenverschwendung? Jeder, der dem Bitcoin-Netzwerk beitritt, generiert eine öffentliche Adresse, Englisch Public Address, und einen privaten Schlüssel, Englisch Private Key. Diese sind analog zu einer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort. Jeder kann einen Bitcoins an die eigene öffentliche Adresse senden, während man seinen privaten Schlüssel dazu verwendet, um Bitcoins von seinem Guthaben an andere zu versenden. Diese Adressen können auch im Quick Response QR-Code-Format dargestellt werden. Wenn eine Transaktion durchgeführt wird, informiert der Absender alle anderen Netzwerkmitglieder, Nodes, darüber, damit diese überprüfen können, ob der Absender genügend Bitcoins für die geplante Transaktion besitzt und zur Überprüfung, dass der Absender diese Coins nicht bereits für eine andere Transaktion ausgegeben hat. Sobald die Transaktion von der Mehrheit der im Netzwerk verbundenen Rechner-CPUs validiert wurde, wird sie in das gemeinsame Kassenbuch Ledger aller Netzwerkmitglieder eingetragen, sodass alle Mitglieder den neuen Saldo der beiden Transaktionsmitglieder aktualisieren können. Während es für jedes Netzwerkmitglied sehr einfach ist, die Gültigkeit einer Transaktion zu überprüfen, könnte ein Abstimmungssystem, das darauf basiert, jedem Mitglied eine Stimme zu geben, von einem Hacker umgangen werden, indem dieser zur Bestätigung seiner betrügerischen Transaktion einfach viele Nodes erschafft. Nur durch die Schaffung einer Fehlerfreiheit auf der Grundlage der von den Mitgliedern aufgewendeten CPU-Zyklen, also durch den Einsatz eines sogenannten Proof-of-Work-Systems, kann Bitcoin das Problem der Doppelausgaben, Double Spending, ohne die Hilfe eines vertrauenswürdigen Dritten lösen. Im Wesentlichen ist die Proof-of-Work, POW oder Arbeitsnachweis, ein Wettbewerb zwischen allen Netzwerkmitgliedern, um ein mathematisches Problem zu lösen, das sich schwer lösen lässt, dessen Lösungen aber leicht zu überprüfen sind. Alle Bitcoin-Transaktionen, die innerhalb eines 10-Minuten-Intervalls verifiziert wurden, werden übertragen und zu einem Block zusammengefasst. Die Nodes konkurrieren miteinander, um im Rahmen des POW die mathematische Problemstellung für einen Block von Transaktionen zu lösen. Und der erste Node, der die richtige Lösung produziert, sendet sie an alle anderen Netzwerkmitglieder, die ihre Gültigkeit sehr schnell überprüfen können. Sobald die Gültigkeit dieser Transaktion und des POW von einer Mehrheit der Netzwerknodes überprüft wurden, wird eine bestimmte Anzahl von Bitcoins freigegeben, um den Node zu belohnen, der den POW korrekt gelöst hat. Dies nennt man Block Subsidy, Blocksubvention, und der Prozess der Generierung neuer Coins wird als Mining bezeichnet, weil es der einzige Weg ist, das Angebot an Coins zu erhöhen, sowie der Bergbau der einzige Weg ist, das Angebot an Gold zu erhöhen. Zusätzlich zur Block-Subsidy erhält der Node, der den POW korrekt löst, die vom Absender beigesteuerten Transaktionsgebühren. Die Summe aus den Transaktionsgebühren und der Block-Subsidy ist die Blockprämie, Englisch Block Reward. Auch wenn die Lösung dieser Probleme zunächst als verschwenderischer Einsatz von Rechenleistung und elektrischer Energie erscheinen mag, ist der Proof of Work für den Betrieb von Bitcoin unerlässlich. Da die Herstellung neuer Bitcoins den Einsatz von Strom und Rechenleistung erfordert, ist der POW die einzige bisher bekannte Methode, um die Produktion eines digitalen Gutes auf zuverlässige Weise so teuer zu machen, sodass daraus ein hartes Geld entsteht. Indem sichergestellt wird, dass die Suche nach der Lösung des mathematischen Problems große Mengen an Rechenleistung und Strom verbraucht, haben Nodes, die diese Rechenleistung verbrauchen, einen sehr starken Anreiz, keine ungültigen Transaktionen in ihre Blöcke aufzunehmen, um so die Blockprämie zu erhalten. Da es viel billiger ist, die Gültigkeit von Transaktionen und des POW zu überprüfen, als den eigentlichen POW zu lösen, sind Nodes, die versuchen, ungültige Transaktionen in einen Block zu übertragen, aufgrund der einfachen Kontrollierbarkeit mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt, was sicherstellt, dass die verbrauchte Rechenleistung dieser Nodes nicht belohnt wird. Der POW verursacht extrem hohe Kosten für das Schreiben eines Blocks und hält die Kosten für die Überprüfung seiner Gültigkeit extrem niedrig, wodurch der Anreiz, ungültige Transaktionen zu erstellen, für alle Netzwerkteilnehmer nahezu eliminiert wird. Wenn man es versuchen würde, würde man nur Strom und Rechenleistung verschwenden, ohne die Blockprämie zu erhalten. Bitcoin kann somit als eine Technologie verstanden werden, die Strom durch den Einsatz von Rechenleistung in wahrheitsgetreue Aufzeichnungen umwandelt. Diejenigen, die diesen Strom verbrauchen, werden mit der Bitcoin-Währung belohnt, weshalb sie einen starken Anreiz haben, die Integrität der Währung zu wahren. Aufgrund des starken wirtschaftlichen Anreizes für ehrliches Verhalten ist das Bitcoin-Ledger seit seinem Bestehen praktisch nicht korrumpierbar und es hat noch nie einen erfolgreichen Double-Spending-Angriff auf eine abgeschlossene Transaktion gegeben. Diese Integrität des Transaktionsledgers von Bitcoin wird erzielt, ohne dass man sich dafür auf die Ehrlichkeit einer einzelnen Partei verlassen muss. Indem sich Bitcoin ausschließlich auf die Verifizierung verlässt, scheitern betrügerische Transaktionen und es ist überflüssig, jemandem Vertrauen entgegenzubringen zu müssen, damit Transaktionen abgeschlossen werden können. Damit ein Angreifer eine betrügerische Transaktion in das Bitcoin-Ledger einfügen kann, müsste er über die Mehrheit der Rechenleistung des Netzwerks verfügen, damit sein Betrug akzeptiert wird. Ehrliche Nodes, die Teil des Netzwerks sind, hätten keinen Anreiz dazu, denn sie würden die Integrität von Bitcoin untergraben und die erhaltenen Prämien abwerten, indem sie den dafür aufgewendeten Strom und die Ressourcen verschwenden. Die einzige Chance eines Angreifers bestünde also darin, eine Rechenleistung von mehr als 50% des Netzwerks zu mobilisieren und damit seine betrügerische Transaktion zu bestätigen, sodass der Betrüger damit wie mit einer gültigen Transaktion verfahren kann. Eine solche Maßnahme wäre in den frühen Tagen von Bitcoin möglich gewesen, als die gesamte Rechenleistung des Netzwerks noch sehr gering war. Da jedoch der zu diesem Zeitpunkt im Netzwerk vorhandene wirtschaftliche Wert kaum vorhanden oder unbedeutend war, kam es nicht zu solchen Angriffen. Als das Netzwerk weiter wuchs und mehr Mitglieder Rechenleistung hinzufügten, stiegen dadurch auch die Kosten für einen Angriff auf das Netzwerk. Die Prämien der Nodes für die Überprüfung von Transaktionen haben sich als gewinnbringende Nutzung der Rechenleistung erwiesen. Im Januar 2017 entsprach die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks der von 2 Billionen Consumer-Laptops. Dies ist mehr als 2 Millionen Mal größer als die Rechenleistung des größten Supercomputers der Welt und mehr als 200.000 Mal größer als die der 500 besten Supercomputer der Welt zusammen. Durch die direkte Monetarisierung der Rechenleistung hat sich Bitcoin zum größten Einzweck-Computernetzwerk der Welt entwickelt. Ein weiterer Faktor, der zu diesem Wachstum der Rechenleistung beiträgt, ist der Umstand, dass die Verifizierung von Transaktionen und die Lösung der POW-Probleme nicht mehr von PCs durchgeführt werden, sondern von speziellen Prozessoren, die speziell für die optimale Effizienz beim Betrieb der Bitcoin-Software entwickelt wurden. Diese anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen, ASICs, wurden erstmals 2012 eingeführt und ihr Einsatz hat das Hinzufügen von Rechenleistung in das Bitcoin-Netzwerk effizienter gemacht, da kein Strom mehr für irrelevante Rechenprozesse verschwendet wird, die in einer anderen, nicht Bitcoin-spezifischen Recheneinheit stattfinden würden. Ein global verteiltes Netzwerk unabhängiger Miner schützt nun die Integrität des Bitcoin-Ledgers. Alle diese Miner verfolgen dabei kein anderes Ziel als die Überprüfung von Bitcoin-Transaktionen und die Lösung von Proof-of-Work-Aufgaben. Sollte Bitcoin aus irgendeinem Grund scheitern, würden diese ASICs unbrauchbar und die Investitionen ihrer Besitzer würden verloren gehen, sodass die Miner einen starken Anreiz haben, die Ehrlichkeit des Netzwerks zu wahren. Damit jemand die Aufzeichnungen des Netzwerks ändern kann, müsste er Hunderte von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Dollar in den Bau neuer ASIC-Chips investieren, um die Aufzeichnungen zu manipulieren. Sollte es einem Angreifer gelingen, die Aufzeichnungen zu manipulieren, wäre es höchst unwahrscheinlich, dass er daraus einen wirtschaftlichen Nutzen zieht, da das Netzwerk in so einem Fall den Wert eines Bitcoins wahrscheinlich fast auf Null reduzieren würde. Anders ausgedrückt, damit Bitcoin zerstört werden kann, müsste ein Angreifer sehr große Summen ausgeben, ohne dass er jemals etwas zurückbekommen würde. Und selbst wenn ein solcher Versuch erfolgreich wäre, könnten die ehrlichen Nodes im Netzwerk effektiv auf die Aufzeichnungen der Transaktionen vor dem Angriff zurückgreifen und den Betrieb wieder aufnehmen. Der Angreifer müsste dann weiterhin erhebliche laufende Kosten tragen, um den Konsens der ehrlichen Nodes weiter anzugreifen. In den ersten Jahren betrieben Bitcoin-Nutzer Nodes und benutzten sie gleichzeitig, um ihre eigenen Transaktionen durchzuführen und die Transaktion der anderen zu verifizieren, wodurch jeder Node sowohl zu einem Wallet als auch zu einem Überprüfer, Miner, wurde. Mit der Zeit wurden diese Funktionen jedoch getrennt. ASIC-Chips sind heute nur noch auf die Überprüfung von Transaktionen zum Erhalt von Bitcoin-Prämien spezialisiert, weshalb sie allgemein als Miner bezeichnet werden. Node-Betreiber können eine unbegrenzte Anzahl an Wallets generieren, wodurch Unternehmen in der Lage sind, ihren Benutzern bequeme Wallet-Programme anzubieten, mit denen sie Bitcoins senden und empfangen können, ohne eine Node oder Rechenleistung für die Überprüfung von Transaktionen bereitstellen zu müssen. Dies hat Bitcoin davon abgebracht, ein reines Peer-to-Peer-Netzwerk zwischen identischen Nodes zu sein, doch die wichtigste funktionale Bedeutung der dezentralen und verteilten Natur des Netzwerks ist ohne Zweifel intakt geblieben. Da nach wie vor eine große Anzahl von Nodes existiert und für den Betrieb des Netzwerks keiner einzelnen Partei vertraut werden muss. Darüber hinaus hat spezialisiertes Mining es ermöglicht, dass die Rechenleistung, die das Netzwerk unterstützt, auf die erstaunliche Größe anwachsen konnte, die es heute hat. In seiner Anfangszeit, als die Token wenig oder gar keinen Wert hatten, hätte das Netzwerk möglicherweise von Angreifern gekapert und zerstört werden können. Da das Netzwerk jedoch einen geringen wirtschaftlichen Wert hatte, schien sich niemand dafür zu interessieren. Mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Wert des Netzwerks stieg zwar der Anreiz für einen Angriff darauf, doch gleichzeitig waren auch die Kosten dafür gestiegen, sodass sich diese nicht lohnten. Aber vielleicht besteht der beste Schutz des Bitcoin-Netzwerks darin, dass der Wert seiner Token immer komplett von der Integrität des Netzwerks abhängt. Jeder Angriff, der es schafft, die Blockchain zu manipulieren, Coins zu stehlen oder sie doppelt auszugeben, wäre für den Angreifer von geringem Wert, da sich für alle Netzwerkmitglieder herausstellen würde, dass es möglich ist, das Netzwerk zu kompromittieren. Was die Nachfrage nach der Nutzung des Netzwerks und dem Halten der Coins stark reduzieren und einen Preisrutsch verursachen würde. Anders ausgedrückt besteht die Verteidigung des Bitcoin-Netzwerks nicht nur darin, dass ein Angriff teuer geworden ist, sondern auch aus dem Nebeneffekt, dass ein erfolgreicher Angriff die Beute des Angreifers wertlos machen würde. Da es sich um ein völlig freiwilliges System handelt, kann Bitcoin nur funktionieren, wenn es ehrlich ist, da die Benutzer es andernfalls sehr schnell wieder verlassen können. Die Verteilung der Rechenleistung von Bitcoin und die starke Widerstandskraft des Programmcodes gegen Modifikationen haben zusammen mit der strengen Geldmengenpolitik dazu beigetragen, dass Bitcoin überleben und seinen Wert auf das heutige Niveau steigern konnte. Für Bitcoin-Neulinge ist es schwer zu verstehen, wie viele logistische und sicherheitstechnische Herausforderungen Bitcoin im Laufe der Jahre bewältigen musste, um dorthin zu gelangen, wo es heute ist. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Internet für Hacker Möglichkeiten geschaffen hat, alle Arten von Netzwerken und Webseiten zum Spaß und um Gewinne zu erzielen anzugreifen, erscheint diese Leistung immer erstaunlicher. Die ständig wachsende Zahl von Sicherheitsverletzungen, denen täglich Computernetzwerke und E-Mail-Server auf der ganzen Welt ausgesetzt sind, sind in Systemen aufgetreten, die den Angreifern nicht viel mehr als Daten oder Möglichkeiten bieten, politische Einflussnahme auszuüben. Bitcoin repräsentiert einen Wert von vielen Milliarden US-Dollar und funktioniert dennoch weiterhin sicher und zuverlässig, da es vom ersten Tag an für den Betrieb in einem sehr feindlichen Umfeld konzipiert wurde, das unerbittlichen Angriffen standhalten muss. Programmierer und Hacker haben weltweit mit allen möglichen Techniken versucht, Bitcoin anzugreifen, und dennoch hat das Netzwerk weiterhin exakt gemäß seiner Spezifikation funktioniert.